Soziales Sicherungssystem 4.0. So gut es allerdings alle Beteiligten offenbar finden, dass es, egal ob in Old oder New Economy, wieder mehr Tarifverträge geben soll, die Herausforderungen und Probleme, vor denen unser Arbeitsmarkt heute steht, sind sehr viel größer und umfassender als das. Mit Tarifverträgen erreicht man schließlich nur jene Menschen, die überhaupt noch in festen Arbeitsverhältnissen sind. Was aber ist mit den vielen Solo-Selbstständigen? Und mit denen, die gerade ihre Jobs durch die großen Wellen an Stellenabbauten verlieren? Was geschieht mit all jenen, die sich in der großen neuen Arbeitswelt der Gig-Economy als Selbstständige verdingen? Wie schaffen wir es, dass der Wert ihrer Arbeit nicht völlig abrutscht? Beginnen wir mit der Automatisierung und all den Jobs, die durch autonomes Fahren, digitalisierte Bankberatung oder automatisch generierte Textbausteine vernichtet werden. All die Busfahrer, Bankberater und Texter, die in der nächsten Generation am Arbeitsmarkt keine Jobs mehr hätten. Unser Land muss es schaffen, diesen Wegfall an Arbeitsplätzen zu kompensieren. Wir müssen dafür sorgen, dass all die Betroffenen nicht von der Mittelschicht ins Prekariat abrutschen. Das geht aber nur, wenn wir uns entschließen, sehr viel Geld in die Hand zu nehmen. Qualifizierung ist der Schlüssel zum zukünftigen Erfolg des Landes. So sieht das auch FDP-Politiker Johannes Vogel. Er sagt, wir sollen uns etwas von einem kleinen Land abschauen, von Estland. Dort ist seit ein paar Jahren in den Schulen IT ein festes Lehrfach und nun lässt sich feststellen, dass es tatsächlich etwas bringt. Die Zahl der erfolgreichen Gründungen im IT-Bereich ist deutlich höher als in anderen Ländern, zum Beispiel auch sehr viel höher als in Deutschland, sagt er. Auch Großbritannien folge jetzt dem Beispiel Estlands. Warum also nicht auch wir? Ein neues Schulfach allein wird nicht ausreichen, um Deutschland für die neue, automatisierte und sich ständig häutende Arbeitswelt fit zu machen. Die Nachfrage nach Arbeit wandelt sich mittlerweile ständig. Alte Berufsbilder verschwinden und neue entstehen so schnell wie nie zuvor in der Menschheitsgeschichte. Wir müssen uns also darauf einstellen, dass spätestens die Generation unserer Kinder, vielleicht auch schon wir selbst, nicht mehr ein ganzes Leben lang in ein und demselben Job arbeiten können werden, weil der technische Fortschritt unseren Beruf vielleicht schon überflüssig macht, während wir gerade noch an unserer Karriere feilen. Was aber ist die notwendige Konsequenz aus dieser Erwartung? Vogel sagt, ein zweites Bildungssystem müsse einen festen Platz in unserem Land bekommen, in unseren Köpfen. Weiterbildung müsse ein normaler Bestandteil unseres Lebens werden, auch und gerade für die höher Qualifizierten. Die Universitäten, so die Idee, müssten künftig Executive Education oder Kurse für Midlife Sabbaticals anbieten. In den USA und einigen anderen Ländern ist das schon gängig. Deutschland dagegen hat es bisher weitgehend verpasst. Bezahlen, sagt ausgerechnet der liberale Politiker, müsse solche Weiterbildung der Staat. Obwohl ich sonst nicht nach staatlichen Geldern rufe, hier ist es absolut notwendig, denn Bildung ist staatliche Kernaufgabe. Und Bildung darf eben künftig nicht nach der Ausbildung oder dem Studium enden. Ein dazu passender Baustein, damit das lebenslange Lernen oder das Umlernen in der Lebensmittel funktionieren könne, zusätzlich zum BAföG für Studenten nach dem Schulabschluss, brauche es ein Midlife-BAföG, das dafür sorge, dass man sich ein Umlernen, eine zweite Karriere überhaupt leisten könne. Und auch die Unternehmen müssten mitziehen und feste Weiterbildungszeiten für ihre Angestellten reservieren. Das Thema Weiterbildung in der Lebensmitte wird zurzeit auch gerade für die Geringqualifizierten politisch diskutiert. Weil die OECD im Frühjahr 2019 ankündigte, dass durch die Automatisierung der Arbeitswelt in ein paar Jahren vor allem viele Ungelernte ihre Jobs verlieren dürften, kündigte Hubertus Heil an, er wolle noch in diesem Jahr eine Weiterbildungs- und Umschulungsstrategie vorlegen. Eine Idee sei, einen Rechtsanspruch auf Weiterbildung für alle Arbeitnehmer. Was die geringer Qualifizierten am Arbeitsmarkt angehe, könne man doch darüber nachdenken, an Berufsschulen Zweige für Weiterbildung einzurichten, analog zu den Midlife-Career-Studien an den Universitäten für Höherqualifizierte. Das Wegfallen von Berufsbildern und das Entstehen von neuen ist das eine. Die andere große Umwälzung aber, vor der unser Arbeitsmarkt steht, in die er längst hineingestolpert ist, das klassische Beschäftigungsmodell löst sich mehr und mehr auf, indem es einen Arbeitgeber und einen Arbeitnehmer gibt. An seine Stelle tritt das Modell der Solo-Selbstständigkeit, der Vereinzelung, in der jeder am Arbeitsmarkt seine Aufträge selbst generieren muss, jeden Monat aufs Neue. Die Digitalisierung verstärkt diesen Trend. Je mehr unsere Arbeitskraft über Internetplattformen vermarktet wird, je mehr Aufträge und Anweisungen wir über Smartphones entgegennehmen, umso mehr verschwimmen die Grenzen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. An die Stelle des Arbeitgebers treten die Vermittlungsplattformen myhammer.de, Amazon, Deliveroo oder jenes Portal, über den ich den freien Autoren Stefan Kaupisch fand. Der wesentliche Unterschied zwischen klassischen Arbeitgebern und solchen Plattformen ist aber der: Die Plattform zahlt für die Menschen, die sie vermittelt, keinen Arbeitgeberanteil an die Sozialversicherung ein. Sie sind ja Einzelkämpfer, rechtlich betrachtet selbstständig. Gewerkschaften, Betriebsräte und gesetzlicher Schutz für Arbeitnehmer spielen in dieser neuen Arbeitswelt keine Rolle. Zwar bemühen sie sich, in diese Strukturen hineinzukommen. Die IG Metall zum Beispiel betreibt eine Internetseite mit dem Namen faircrowd.work, auf der sie versucht, die Crowdworker miteinander zu vernetzen und über Rechte und die Beschneidung dieser Rechte aufzuklären. Auf der Webseite findet sich auch eine Willenserklärung von Gewerkschaften von 2016, die Frankfurter Erklärung, in der es heißt, die Betreiber von Plattformen müssten garantieren, dass die dort Beschäftigten mit einer Wochenarbeitszeit von maximal 40 Stunden genug zum Leben verdienen. Faktischen Einfluss haben die Arbeitnehmerschützer in diesem Bereich der Arbeitswelt aber nicht. Eine Folge ist, dass es um die Rechte der Auftragnehmer in vielen Fällen schlecht bestellt ist. Sie können kaum mit ihrem Geld planen, weil sie nicht wissen, wie viel Geld sie am Monatsende auf dem Konto haben. Dies übrigens haben sie mit den Beschäftigten in einem anderen Bereich der neuen flexibilisierten Arbeitswelt gemeinsam, den Arbeitern auf Abruf im Einzelhandel und der Gastronomie. Dieses Defizits haben sich nun vor kurzem die EU-Politiker angenommen. Sie verabschiedeten im April 2019 im Parlament Mindestrechte für all jene, die zur Gig Economy zählen. Per EU-Definition sind das sowohl die Verkäufer auf Abruf in den Läden als auch die Kuriere, die per Smartphone Aufträge entgegennehmen. Denn schließlich eint beide Gruppen das Problem, dass sie nie wissen, wie viel ihre Arbeitskraft sie an einem Tag verkauft bekommen. Künftig muss ihnen der Arbeitgeber oder der Betreiber der Plattformen ein Mindestmaß an Beschäftigung pro Tag garantieren und auch dafür sorgen, dass ihnen kein finanzieller Nachteil entsteht, wenn sie mal einen kurzfristig erteilten Auftrag ablehnen müssen. Eine andere Folge der wachsenden Gig-Economy ist, viele der Solo-Selbstständigen Clickworker, egal ob Fahrradkurier, Paketlieferant, Webentwickler oder Werbetexter, beuten sich selbst aus, indem sie ihre Arbeitskraft zu Preisen verkaufen, bei denen ihnen am Ende nicht genug Geld übrig bleibt, um sich sozial zu versichern. Sie tun das, weil sie mit anderen Einzelkämpfern konkurrieren, entweder überall im Land oder je nach Berufsfeld sogar auf der ganzen Welt. Das aber wiederum bedeutet, dass viele von ihnen später einmal altersarm werden dürften und dann die Gemeinschaft für sie aufkommen muss. Deshalb ist die Frage, wie wir mit der wachsenden Gig-Economy umgehen, ein gesamtgesellschaftliches Problem. Arbeitsminister Heil schlug in diesem Frühjahr vor, dieses Problem zu lösen, indem er eine Sozialversicherungspflicht für alle Selbstständigen einführen will. Sein Gegenspieler aus der FDP, Johannes Vogel, findet die Debatte zwar richtig, denn ein Geschäftsmodell, in dem ein Solo-Selbstständiger nur dann Aufträge bekommt, wenn er Kampfpreise setzt, zu denen er sich keine Sozialversicherung leisten kann, das ist eigentlich kein Geschäftsmodell. Vogel ergänzt aber: Warum nicht anstatt einer Einheitspflichtversicherung über gesetzliche Rentenkassen verschiedene Auswahlmöglichkeiten geben, in denen Solo-Selbstständige sich nach der Gründungsphase fürs Alter absichern? Rüruprente, Riesterrente für Selbstständige, in Immobilien investieren und sie als Altersvorsorge verbriefen lassen zum Beispiel. Fair könne eine solche Pflicht zur Vorsorge aber nur sein, wenn auf der anderen Seite viele Benachteiligungen für Freelancer abgebaut würden. Zum Beispiel die Krankenversicherungsbeiträge, die oft deutlich höher seien als jene identisch verdienender Angestellter. Bei vielen Betroffenen sorgte der Vorstoß des Arbeitsministers für Entrüstung. Sie schrieben in sozialen Netzwerken wie Twitter, eine solche Pflicht sei eine Belastung, die sie finanziell nicht schultern könnten. Denn ihr Geld reiche doch schon jetzt hinten und vorne nicht und schließlich könne auch eine Versicherungspflicht nicht dafür sorgen, dass die Honorare stiegen, die man als Solo-Selbstständiger verlangen könne. Schon gar nicht, wenn man in Branchen tätig sei, in denen man mit Menschen auf der ganzen Welt konkurriere. Das halte ich für einen zentralen Kritikpunkt. Eigentlich müsste die Politik jetzt ganz dringend dafür sorgen, dass die Honorare steigen, die wir auf Plattformen im Internet für unsere Arbeit bekommen. Dass also der Preis für unsere Arbeit wieder steigt, anstatt durch internationalen Wettbewerbsdruck immer weiter gedrückt zu werden. Dafür allerdings müsste man im ersten Schritt an die Betreiber dieser Plattformen herankommen und sie in die Verantwortung nehmen, dafür zu sorgen, dass die von ihnen vermittelten Arbeitskräfte ordentlich bezahlt werden. Das sieht auch einer der bekanntesten Vordenker im Land für den Wandel des Arbeitsmarkts so. Hilmar Schneider, der Leiter des Forschungsinstituts zur Zukunft der Arbeit, IZA. Professor Schneider sagt, im Grunde genommen gäbe es zwei Probleme mit der Gig-Economy. Das erste, die Betreiber der Plattformen sitzen oft ganz woanders als in Deutschland. Die Gewinne, die sie mit der Vermittlung von Arbeitskraft hierzulande erzielen, also mit ihren Provisionen, fallen anderswo an. Uber sitzt in den USA, Amazon zahlt seine Steuern in Luxemburg. Die Gewinne für die Wertschöpfung, die hierzulande durch diese Dienstleistungen erzielt wird, werden also anderswo abgeschöpft, sagt er. Und genau das müsse sich ändern, denn sonst bekommen wir ein Problem mit der Finanzierung unseres Sozialstaats. Die Lösung müsste demnach also sein, die Betreiber der Plattformen müssten wie Arbeitgeber behandelt werden. Sie müssten verpflichtet werden, für jene, die Aufträge über ihre Websites annehmen, Sozialversicherungsbeiträge zu zahlen. Auch und gerade dann, wenn die Auftragnehmer offiziell Selbstständige sind. Der Charme der Idee liegt darin. Nicht nur flösse auf diese Weise mehr Geld in die Sozialkassen und dies könnte womöglich für Millionen von Menschen Altersarmut verhindern. Es hätte auch einen psychologischen Effekt, dass Arbeit faktisch mehr kostet als bisher und sich so das allgemeine Bewusstsein dafür wieder bilden würde, dass sie nicht grundsätzlich billig zu haben ist. Und das führt zum zweiten Punkt, den Schneider anführt und der ebenfalls bestechend logisch erscheint. Auch wir Konsumenten von Dienstleistungen, die offiziell von Selbstständigen erbracht werden, müssen am eigenen Geldbeutel gepackt werden. Schneider nennt ein Beispiel. In Indonesien feiert seit ein paar Jahren die App Gojek große Erfolge. Ursprünglich wurde sie konzipiert, um sich damit Motorroller-Taxis zu rufen. Mittlerweile kann man sich darüber auch sein Mittagessen nach Hause bestellen, eine Putzfrau buchen oder eine Autoreparatur beauftragen. Der Clou an der App ist nun der: Mit jeder Bezahlung, die natürlich per Handy geschieht, zahlt der Kunde automatisch einen kleinen Betrag auf das Altersvorsorgekonto des Motorradroller-Taxifahrers oder sonstigen Dienstleisters ein. Die Idee klingt so einfach wie genial. Selbstausbeutung, indem man billiger ist, weil man auf Altersvorsorge verzichtet, ist in diesem System überhaupt nicht mehr möglich. Und es bietet noch einen bestechenden Vorteil. Denn die Kunden erfahren den wahren Preis für die Dienstleistung und müssen ihn auch bezahlen. Noch ist es in Deutschland heute oft der Fall, dass wir den staatlich subventionierten Preis zahlen, indem wir als Konsumenten wunderbar ausblenden können, dass wir für all die Billigessenslieferanten und Paketfahrer vielleicht mit unseren Steuergeldern die Aufstockerleistungen der Jobcenter für Geringverdiener oder die Grundsicherung im Alter zahlen müssen. Die Idee ist revolutionär. Sie bedeutet nichts Geringeres als eine komplette Umstellung des Sozialversicherungssystems, einen Paradigmenwechsel gegenüber dem Status quo. Nicht mehr der Arbeitgeber bezahlt die Sozialversicherungsbeiträge für die Erbringer von Arbeitsleistung, sondern direkt derjenige, der sie konsumiert. Schließlich ist er ja im Grunde genommen der Arbeitgeber im eigentlichen Wortsinn. Man braucht nicht sehr viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass dieses System auf viele Dienstleistungsjobs in der Gig-Economy einfach angewandt werden könnte. Bestellt man ein Paket bei Amazon, könnte mit der Rechnung direkt ein Posten für die Sozialversicherung des vom Logistikkonzern beauftragten Fahrers abgebucht werden. Bestellt man sein Essen bei Deliveroo, zahlt man automatisch ein paar Cent für die Altersvorsorge des Fahrradkuriers. Ebenso könnte das Modell auf Firmen angewandt werden, die Aufträge an Freelancer vergeben. Auch sie könnten unmittelbar mit der Anweisung des Honorars Geld aufs Sozialversicherungskonto des Beauftragten bezahlen. Das Modell wäre eine Variante von Konsumsteuern, Konsumsozialabgaben. Forscher Schneider ist überzeugt, dass eine solche Umstellung funktionieren kann, wenn wir Konsumenten durch diese zusätzlichen Abgaben nicht zusätzlich belastet würden, sondern im Gegenzug weniger Einkommensteuer zahlten. Und auch die anderen Arbeitsmarktexperten, mit denen ich gesprochen habe, halten die Idee keineswegs für abwegig. Natürlich wäre eine solche Umstellung des Sozialversicherungssystems eine logistische Mammutaufgabe. Jeder Plattformbetreiber müsste die Versicherungsdaten seiner vermittelten Auftragnehmer direkt mit der Rentenkasse und den Kranken- und Pflegekassen kurzschließen. Die größte Anstrengung läge darin, den Sozialversicherungsapparat im Land derart umzustellen, dass solche digitalen Abrechnungen möglich würden. Deutschland müsste jetzt massiv in die dafür nötige Infrastruktur investieren. Bis ein solches Konzept in der Politik ankommt und vielleicht sogar umgesetzt wird, dürfte es noch eine Weile dauern. Hoffentlich warten unsere Politiker damit nicht zu lange. Denn der vielleicht größte Vorteil dieser Idee einer Konsumsozialabgabe liegt darin, dass sie in unseren Köpfen ein Umdenken anstoßen könnte, dass wir wieder bereit werden, für Arbeitskraft mehr zu zahlen, wenn wir schwarz auf weiß sehen, was sie kostet. Und dass wir, vielleicht nicht sofort, aber nach einer Weile, wenn wir uns an diese höheren Kosten gewöhnt haben, auch gerne bereit sind, für Arbeit wieder mehr zu zahlen. Auch weil wir selbst als Teilnehmer am Arbeitsmarkt, also als Menschen, die hier ihr Geld verdienen, von dieser erhofften Aufwertung der Arbeit profitieren werden. Das käme bei den Menschen an, den Piloten, den Flugbegleitern oder auch bei den Verkäufern im Einzelhandel. Geht der Plan auf, dann würden davon nicht nur die Dienstleister in der Gig-Economy etwas haben, sondern das ganze Land. Dann würde mit Sicherheit auch unsere Bereitschaft steigen, wieder mehr Steuern zu bezahlen und somit dafür zu sorgen, dass ein guter anstatt ein schlanker Staat seine Staatsdiener fair bezahlen und zu sicheren Konditionen beschäftigen kann. Zum Beispiel Lehrer oder Polizisten. Und es wäre wohl auch mehr Geld in der Staatskasse vorhanden, weil wir weniger Geld für Aufstockerleistungen und zum Ausgleich von Altersarmut ausgeben müssten. Die Idee der Konsumsozialabgabe wird freilich nicht alle Probleme des Arbeitsmarkts auf einen Schlag lösen. Aber sie zeigt etwas sehr Wichtiges. Dass wir bei politischen Ideen jenseits des Tellerrands der eingefahrenen, verkrusteten Strukturen sozial-versicherungspflichtiger Anstellungsverhältnisse denken müssen, wenn wir den Arbeitsmarkt wieder vom Kopf auf die Füße stellen wollen. Dass wir ganz neu denken müssen. Sorgen wir also dafür, dass Arbeit wieder mehr wert ist. Packen wir es an.